Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter, er sagte, sprich zu deinem Volk. Ein Land wählt einen Mann als Wächter. Dritter, der Wächter sieht den Feind kommen. Er bläst laut in die Trompete. Er warnt alle Menschen. Vierter, jemand hört die Trompete, aber er hört nicht zu. Dann kommt der Feind und er stirbt. Er ist selbst schuld. Fünfter, er hörte den Ton, aber er passte nicht auf. Der Wächter hat aber gewarnt. Der Wächter hat sein Leben gerettet. Sechster, vielleicht sieht der Wächter den Feind nicht. Er bläst nicht in die Trompete. Das Volk weiß von nichts. Wenn jemand stirbt, ist der Wächter schuld. Siebter, Hesekiel, du bist jetzt der Wächter für Israel. Höre meine Worte und warne das Volk. Achter, ich sage zu einem bösen Menschen, du musst sterben. Du sagst ihm das aber nicht. Dann stirbt er, aber du bist schuld. Neunter, aber du warnst den bösen Menschen. Er hört nicht auf dich und stirbt. Dann hast du keine Schuld. Zehnter, sagt dem Volk Israel, ihr habt Angst wegen eurer Sünden. Ihr denkt, ihr müsst sterben. Elfter, Gott sagt, ich will nicht, dass böse Menschen sterben. Ich will, dass sie sich ändern und leben. Zwölfter, ein guter Mensch wird nicht gerettet, wenn er Böses tut. Ein böser Mensch stirbt nicht, wenn er sich ändert. Dreizehnter, ich sage zu einem guten Menschen, du wirst leben. Aber dann tut er plötzlich böse Dinge. Dann muss er sterben. Vierzehnter, ich sage zu einem bösen Menschen, du musst sterben. Aber er hört auf zu sündigen. Er tut jetzt, was richtig ist. Fünfzehnter, er gibt Sachen zurück, die er gestohlen hat. Er hält sich an meine Regeln. Er wird leben und nicht sterben. Sechzehnter, ich denke nicht mehr an seine alten Sünden. Er tut jetzt das Richtige. Er wird sicher leben. Siebzehnter, dein Volk sagt, Gott ist nicht gerecht. Aber sie selbst sind nicht gerecht. Achtzehnter, wenn ein guter Mensch böse wird, muss er sterben. Neunzehnter, wenn ein böser Mensch gut wird, wird er leben. Zwanzigster, ihr sagt wieder, Gott ist nicht gerecht. Aber ich richte jeden nach seinen Taten. Einundzwanzigster, ein Mann kam aus Jerusalem zu mir. Er sagte, die Stadt ist kaputt. Das war im 11. Jahr. 22. Am Abend vorher spürte ich Gottes Kraft. Gott öffnete meinen Mund. Ich konnte wieder sprechen. 23. Gott sprach dann wieder zu mir. 24. Die Leute in den Ruinen sagen, Abraham war allein. Er bekam das ganze Land. Wir sind viele. Das Land gehört uns. 25. Sag ihnen, ihr esst Fleisch mit Blut. Ihr betet falsche Götter an. Warum wollt ihr das Land? 26. Ihr benutzt eure Schwerter für böse Taten. Ihr seid schlecht zu euren Nachbarn. Ihr bekommt das Land nicht. 27. Gott sagt, die Menschen in den Ruinen sterben im Krieg. Andere sterben durch wilde Tiere oder Krankheiten. 28. Ich mache das Land ganz leer und einsam. Niemand wird mehr dort wohnen. Der Stolz ist dann vorbei. 29. Dann wissen sie, ich bin Gott. Ich mache das Land leer wegen ihrer Sünden. 30. Die Leute reden über dich an den Türen. Sie sagen, kommt, wir hören Gottes Wort. 31. Sie kommen zu dir und setzen sich hin. Sie hören deine Worte, aber sie tun nichts. Sie denken nur an Geld. 32. Für sie bist du wie ein schönes Lied. Sie hören zu, aber sie ändern sich nicht. 33. Aber bald passiert alles, was ich gesagt habe. Dann wissen sie, ein echter Prophet war bei ihnen.